Anna und Philipp unterhalten sich über ihren Silvesterabend. Und? Was hast du an Silvester gemacht? Ich war auf einer Party im Residenzclub. Das war echt geil. Warum genau? Erstens war der DJ total stark. Und dann war einfach die Stimmung voll super. Die Leute waren einfach krass gut drauf. Alle haben getanzt und gefeiert. Und die Party hat bis 8 Uhr am nächsten Morgen gedauert. Wow, das hört sich extrem cool an. Was hast du denn gemacht? Ach, meine Freundin und ich waren bei Freunden zum Essen eingeladen. Wir hatten einen ruhigen Abend, aber das Essen war wahnsinnig lecker. Was gab es denn? Also,